In der Morgendämmerung gehe ich durch die stillen Straßen. Ich weiß nicht wohin. Bei meiner Freundin aus der Universitätszeit werde ich wohl ein paar Stunden schlafen können. Heute ist der 1. Mai. Eine Jugend in Deutschland von Ernst Toller. Teil 2: Revolution. Toller: Stephen Scharf. Soldat: Martin Carnevali. Kriegsgerichtsrat und Küster: Rudolf Waldemar Brehm. Bürounteroffizier: Andreas Bittel. Marie: Elisabeth Wasserscheid. Feldwebel und Zahlmeister: Oliver Mallison. Wärter und Leutnant: Paul Herwig. Direktor: Stefan Wilkening. Mutter: Annette Paulmann. Sektionsführer und Wache: Ferdinand Schmidt-Modrow. Stimme am Telefon: Wolfgang Menardi. Freund: Oliver Losehand. Egelhofer: Maximilian Brückner. Arbeiter: Michael A. Grimm. Dr. Lipp: Michael Tregor. Komposition: Jakob Diehl. Ton und Technik: Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie: Katja Langenbach. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2008. Redaktion: Katharina Agathos.